Na, was ist, Orbert? Spuck's aus. Überall in diesem Land bekommen die Frauen weniger. Und zwar nur, weil sie Frauen sind. Und zwar so lange, bis wir gleichen Lohn kriegen, ja. Denn die Arbeiterinnen im britischen Fordwerk Dagenham führen in We Want Sex alles andere als eine einfache, geschweige denn gleichberechtigte Existenz. Die 187 Frauen von Dagenham fristen mangels Klimaanlage nicht selten nur in Unterwäsche, ein äußerst hartes Working-Class-Leben in einer heruntergekommenen Fabrikhalle, um für die Autos die Sitzbezüge zu nähen. Und irgendwann reicht es dann einfach. Dieser Streik hat im Grunde nur ein Ziel: Fairness. Gleiche Bezahlung oder gar nichts. Schon in seinen vorherigen Filmen Calendar Girls und Grasgeflüster macht der Regisseur Nigel Cole sozialrealistisches Kino. Arbeiter, hier in We Want Sex, Arbeiterinnen und Kino, beides gehört bei Nigel Cole zusammen. Also gibt es kinogerecht Sally Hawkins, den Star aus Mike Lees Happy Go Lucky, die sich als Rita, junge Mutter, Ehefrau und Dagenham-Näherin von einer fast schüchternen Befürworterin zu einer selbstbewussten Führerin des Arbeitskampfes entwickelt. Euch reitet doch der Teufel. Gleiche Bezahlung? Vielleicht kann man Nigel Cole vorwerfen, dass er mit der umwerfenden Sally Hawkins all unsere rationalen Einwände gegen dieses Moment der Vorhersehbarkeit im Film übertüncht. Klar, ein Märchen, ein Sozialmärchen mit gutem Ausgang. Aber das Kino ist nun mal immer der Ort zum Träumen. We Want Sex erzählt nämlich von Solidarität und Zusammenhalt. We Want Sex von Nigel Cole. Herausragend.